Ein deutsches Märchen. Die ehrliche Jenny. Es war einmal in einer kleinen Stadt namens Riverdale, wo drei Freundinnen lebten. Monika, Jenny und Gloria. An dem Tag, an dem unsere Geschichte beginnt, war Monika sehr glücklich, denn ihre Mutter hatte ihr ein besonderes Geschenk gemacht. Monika, komm schnell, sonst kommst du zu spät zur Schule. Ich dachte, du wolltest es deinen Freunden im Bus zeigen. Ich werde es ihnen in der Schule zeigen. Was ist, wenn er mir herunterfällt und zerbricht? Danke, Mutter. Das ist der schönste, hübscheste, schönste Bleistift aller Zeiten. Gerne doch. Jetzt beeil dich. Los, oder der Bus fährt ohne dich. So, lösen wir also. Ich muss dir etwas zeigen. Wow, ein Bleistift oder eine Puppe? Eine Bleistiftpuppe oder ein Puppenbleistift. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich wünschte, ich hätte auch einen. Fass ihn nicht an, er wird brechen. Bleistifte zerbrechen nicht einfach durch Berühren. Und wenn doch? Also, was ist denn hier los? Monika? Entschuldige. Spielereien. Raus mit euch allen. Aber seid pünktlich zur Englischstunde wieder zurück, okay? Komm, Monika. Lass uns fangen spielen. Nein, geh nur. Ich muss hier bei meinem Bleistift bleiben. Wie dumm. Komm mit spielen. Wenn du nicht kommst, nehme ich deinen Bleistift und zerbreche ihn. Gloria, sag nicht so schreckliche Dinge. Ich mache doch nur Spaß mit dir. Komm. Ich habe meine Brille in der Klasse vergessen. Gloria, könntest du sie mir bitte holen gehen? Ja, Mayan. Wo ist mein Bleistift? Er ist nicht da. Er muss irgendwo sein. Such danach. Wozu ist der ganze Aufruhr gut? Mayan, mein Püppchenstift, mein brandneuer Bleistiftpuppe ist verschwunden. Wo hattest du sie denn? In meiner Tasche. Und jetzt ist sie nicht mehr da. Bist du sicher, dass du sie nicht mit zum Spielplatz oder zum Essen mitgenommen hast? Ganz sicher, Mayan. Jemand hat sie gestohlen. Monika, bevor du jemanden beschuldigst, gestohlen zu haben, such zuerst nach deinem Bleistift. Ich gehe mit dir. Schauen Sie zuerst in Glorias Tasche. Ich sah sie auf Monikas Bleistift schauen, als sie wegen der Brille in die Klasse kam. Was meinst du damit? Seht, dort ist sie nicht. Wie kannst du einfach jemanden des Diebstahls beschuldigen? Sie suchten überall danach, aber der Bleistift war nirgendwo zu finden. Der Bleistift wurde gestohlen. Ich bin sicher, er ist einfach verloren gegangen. Wenn jemand Monikas Bleistift findet, gebt ihm bitte zurück. Jenny, komm zum Abendessen. Was ist denn? Na, warum weinst du? Ich bin kein Dieb, Mutter. Ich weiß das, Jenny. Erzähl mir, was ist heute in der Schule passiert? Ich habe Monikas Puppenbleistift genommen. Nachdem wir vom Spielen zurückgekehrt waren, sah ich den Bleistift unter ihrem Schreibtisch liegen und versteckte ihn aus Spaß in meiner Tasche. Wirklich. Also, gib ihn einfach zurück. Ich kann nicht. Ich war gerade dabei, ihn ihr zurückgegeben, als sie plötzlich sagte, dass jemand ihren Bleistift gestohlen hat. Sie sagte, Gloria hätte ihn gestohlen. Ich hatte Angst, Mutter. Wer wird mir glauben, wenn ich ihnen sage, dass ich den Bleistift nur zum Spaß versteckt habe? Sie werden alle denken, ich war es. Es ist nicht das, was andere denken, was zählt, Jenny. Sag mir, ob du willst, dass deine besten Freundinnen traurig sind. Niemals. Aber was soll ich denn jetzt tun? Geh morgen zur Schule und erzähl allen, was du getan hast. Sag Entschuldigung und gib den Bleistift zurück. Wenn ich das tue, wird mich jeder einen Dieb nennen. Monika und Gloria werden nie wieder mit mir reden. Das ist ein Risiko, das du eingehen musst. Willst du das Richtige tun oder nicht? Die Wahrheit ist sehr machtvoll, Jenny. Wenn du die Wahrheit sagst, auch wenn andere für einige Zeit wütend auf dich sind, so werden sie dich irgendwann wieder mögen. Mama, ich habe Angst. Bitte komm mit mir zur Schule morgen. Nein, wenn ich mit dir komme, wirst du nie den Wert von Mut erkennen. Du wirst das am besten ganz alleine machen müssen. Ich liebe dich, Jenny, und ich bin auf deiner Seite, okay? Okay. Hat jemand Monikas Bleistift gefunden? Nee, ich habe ihn. Mein Bleistift! Danke, Jenny. Du hast ihn gefunden. Nein, nicht gefunden. Ich habe ihn genommen. Was? Gestern fiel Monikas Bleistift während des Unterrichts aus ihrer Tasche. Und ich dachte, es wäre ein guter Spaß, ihn für einige Zeit zu verstecken. Aber gerade als ich ihn zurückgeben wollte, sagte sie, dass ihn jemand gestohlen hatte. Ich hatte Angst. Und du hast geschwiegen, als sie mich beschuldigten. Es tut mir leid, Gloria. Du hast deine Tasche gezeigt und alle haben dir geglaubt. Aber ich hatte solche Angst, dass jemand in meine Tasche sehen würde und den Bleistift finden würde. Es tut mir wirklich leid, Gloria. Jenny, ich werde nie wieder mit dir reden. Jenny ist eine Diebin. Genug. Ruhe jetzt. Ist euch nicht klar, dass Jenny den Bleistift nicht zurückgeben müsste, aber trotzdem tat sie es. Sie hatte lügen können und uns sagen können, dass sie den Bleistift nirgendwo gefunden habe, richtig? Es ist in Ordnung, auf die Fehler anderer hinzuweisen, aber es braucht echt Mut, die eigenen Fehler einzugestehen. Und Jenny hat genau das getan. Wir sollten stolz auf sie sein. Und ist Jenny nicht ein nettes Mädchen und deine Freundin? War sie nicht schon immer eine freundlich hilfsbereite Klassenkameradin für euch alle? Ja, Ma'am. Jenny war immer nett zu allen. Sie ist freundlich, herzlich und fleißig. Ja, Ma'am. Jenny ist immer nett zu uns. Sie ist wirklich herzlich, freundlich und fleißig. Und Monika, du liebst deinen Bleistift. Aber das bedeutet nicht, dass du so sehr in Panik gerätst, wenn er verloren geht. Wie konntest du überhaupt denken, dass ihn jemand aus deiner Klasse gestohlen hätte? Es tut mir leid, Ma'am. Es ist meine Schuld, dass Jenny Angst bekam. Jeder hätte Angst bekommen, wenn er gedacht hätte, dass man ihn einen Dieb nennen würde, nur weil er einen kleinen Scherz gemacht hat. Es tut mir leid, Jenny. Es tut mir leid für alle. Es tut uns leid, Jenny. Du bist wirklich tapfer. Entschuldigung, Jenny. Nur mutige Menschen werden die Stärke haben, ihre Fehler zu akzeptieren und die Wahrheit zu sagen. Denk daran, dass Ehrlichkeit immer die richtige Wahl ist.